denn auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad und sein Gesandter ist. Wer von Allah recht geleitet wird, ist recht geleitet, und du wirst niemanden finden können, der in die Irre leitet. Und wer von Allah in die Irre geleitet wird, ist irre geleitet, und du wirst niemanden finden können, der ihn recht leitet. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, wir haben uns im letzten Unterricht unterhalten über die erste Hälfte, über das Thema At-Tayammum, und wir möchten heute inshallah ta'ala das, was wir vorhaben, dieses Thema zu Ende bringen, inshallah ta'ala. Und wir waren beim 12. Unterpunkt stehen geblieben, was den Tayammum angeht. Und zwar geht es um das Material, mit dem man den Tayammum durchführt. Und dann gibt es die folgende Thematik unter den Gelehrten, ob das Material, was man verwendet, eine Staubschicht haben muss oder nicht. Sprich, ob man auch mit Steinen, die keine Staubschicht haben, den Tayammum durchführen darf, und anderen Dingen, die auf der Erdoberfläche sich natürlicherweise befinden, wie zum Beispiel auch Ton und Erde oder anderes. Und die Antwort lautet, und die richtigere Ansicht von den Gelehrten, man darf sowohl mit Dingen, die eine Staubschicht haben, als auch die keine Staubschicht haben. Das heißt, die Staubschicht an sich ist richtigerweise keine Bedingung dafür. Und der Beweis dafür ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala im Koran al-Karim den guten, reinen Erdboden erwähnt hat und nicht die Staubschicht als Bedingung erwähnt hat. Und solch eine Aussage nennt man Aam. Das heißt, darunter fallen alle sprachlich denkbaren Beispiele unter dem Begriff As-Sa'id At-Tayyib. Und der Begriff der reine Erdboden umfasst sowohl Dinge, die eine Staubschicht haben, als auch die keine Staubschicht haben. Und deswegen, diese Aam-Aussage macht keinen Unterschied, deswegen machen wir auch keinen Unterschied. Und das in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die Staubschicht in manchen Überlieferungen erwähnt wird, hat keine einschränkende Bedeutung. Also der Prophet hat nicht gesagt, sallallahu alaihi wasallam, dass man das nur machen darf mit Materialien, die eine Staubschicht haben, sondern er hat es erwähnt in manchen Überlieferungen, und das nennt man, das ist lediglich ein Beispiel von vielen Beispielen, die unter die Aussage Allahs subhanahu wa ta'ala fällt. Sollte man etwas vorfinden, das nicht in seinem ursprünglichen Zustand sich mehr befindet, dann sollte man es sichererweise oder sicherheitshalber nicht mehr verwenden für den Tayammum. Zum Beispiel stell dir vor, du findest etwas vor, das verbrannt ist. Solche Sachen sollte man dann sicherheitshalber nicht mehr verwenden, weil es sich nicht mehr in dem ursprünglichen Zustand befindet, wie Allah subhanahu wa ta'ala es erschaffen hat. Und deswegen, sobald ein Material verarbeitet worden ist, dann verwendet man es nicht mehr. Stell dir vor, Steine, man kann Steine grundsätzlich verwenden, aber wenn Steine verarbeitet worden sind und zum Beispiel bemalt worden sind, und oder Ton verwendet worden ist für Wände und darüber gestrichen worden ist, solche Sachen verwendet man dann nicht mehr für den Tayammum. Dann gehen wir über, inshallah ta'ala, zur nächsten Thematik, und zwar, nachdem wir nun wissen, mit welchen Materialien man den Tayammum durchführen darf, und stell dir vor, du hast jetzt das Material vor dir und du möchtest nun den Tayammum beginnen, dann stellt sich die Frage, woraus besteht denn der Tayammum grundsätzlich? Wenn wir sagen, woraus besteht der Tayammum grundsätzlich, dann meinen wir die Fard-Teile, und das ist das gleiche, wie man sagt, die Rückenteile. Man übersetzt das manchmal im Deutschen mit Bestandteile. Das sind diejenigen Teile, die den Tayammum ausmachen. Das heißt, ohne diese folgenden Teile, ohne die folgenden vier Punkte, ist der Tayammum, das heißt der Vorgang des Tayammum, nicht vorstellbar als Tayammum. Damit ein Tayammum gültig ist, haben wir vier Sachen. Erstens einmal, wir haben aus der Definition auch die Sache natürlich entnommen. Wir streichen auch über unser Gesicht, wir streichen über die Hände, dann die Reihenfolge und dann wie beim Wudu auch Muala. Also erstens einmal, wir streichen über das Gesicht, zweitens das Streichen über die Hände, die Reihenfolge und Al-Muala, wie auch beim Wudu. Das heißt also, dass die Reihenfolge oder dass diese zwei Dinge, über die man streicht, nacheinander ohne große zeitliche Verzögerung geschehen. Was das Streichen, natürlich die Reihenfolge gilt nicht bei allen Gelehrten. Die Reihenfolge gilt nicht bei allen Gelehrten, aber wir werden trotzdem darüber sprechen. Das heißt, manche Gelehrte sagen, man macht zuerst das Gesicht und danach die Hand, und dann die anderen sagen das Gegenteil. Und manche setzen das gar nicht erst als Voraussetzung. Ja. Aber wir reden trotzdem über diese vier Rücken, weil die von manchen Gelehrten als Rücken bezeichnet werden. Was das Gesicht angeht, so entnehmen wir das aus dem Koran al-Karim. Allah sagte subhanahu wa ta'ala, فَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ, streicht euch damit über das Gesicht. Das ist in Surat al-Ma'idah, in der berühmten Ayah über den Wudu. Und in der gleichen Ayah sagt er auch, وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. Also das heißt dann, أَيْدِيكُمْ sind eure Hände. Insofern ordnet er uns an, über das Gesicht und über die Hände zu streichen. Und aus dieser Ayah können wir schon sehen, warum manche Gelehrte gesagt haben, dass man sich zuerst, dass man erst über das Gesicht streicht und danach über die Hände, weil Allah subhanahu wa ta'ala erst das Gesicht erwähnt hat und danach die Hände. Und Allah azza wa jalla hat uns das, erordnet uns den folgenden Vorgang gerade an. Und deswegen haben manche Gelehrte daraus entnommen, dass auch die Reihenfolge, in der Allah subhanahu wa ta'ala es uns angeordnet hat, für uns verbindlich ist. Das Gesicht ist hier genauso definiert, wie wir es beim Wudu definiert haben. Das heißt also, horizontal und vertikal hat es genau die gleichen Einschränkungen wie bei dem Wudu. Nachdem man also einmal auf den guten Erdboden geschlagen hat oder ihn gerieben hat, streicht man mit beiden Händen über das gesamte Gesicht. Und man verwendet also dabei beide Hände und nicht nur eine, es sei denn natürlich, jemand kann nicht beide Hände verwenden, wie zum Beispiel, wenn eine Hand gelähmt ist, möge Allah mich und euch davor beschützen. Der zweite Rücken ist das Streichen über die Hände. Und hiernach, das heißt, nachdem man über das Gesicht gestrichen hat, streicht man gemäß der richtigeren Ansicht unter den Gelehrten über seine Hand Rücken. Über seine Hand Rücken. Und es reicht aus, zu streichen bis zum Handgelenk. Bis zum Handgelenk, das heißt, bis man zum Unterarm gelangt. Bis man zum Unterarm gelangt, dann weiß man, dass man seine gesamte Hand, auf Arabisch Kaf, gestrichen hat. Im Arabischen gibt es den Begriff Kaf und es gibt den Begriff Yad. Yad ist, was meistens mit Hand übersetzt wird, wobei der Begriff Yad im Arabischen sowohl die Hand bis zum Handgelenk, das heißt bis zum Gelenk zwischen der Hand und dem Unterarm beinhaltet, als auch bis zur Schulter sogar. Also bis zum Ellbogen, bis zur Schulter. Das alles kann man im Arabischen oder wird im Arabischen der Sprache als Yad bezeichnen. Aber wenn man sagt Kaf, dann meint man damit tatsächlich nur das, was wir als Hand bezeichnen, dasjenige Teil, wo sich die fünf Finger befinden. Und so heißt es auch in manchen Überlieferungen ausdrücklich Kaf, sodass man das auch darunter zu verstehen hat. Es geht also um den Kaf, um diesen Teil der Hand und nicht um den gesamten Arm oder Oberarm. Die Reihenfolge, wie wir gesagt haben, ist nach manchen Gelehrten ebenfalls verpflichtend. Das ist die sichere Ansicht, denn Allah Azza wa Jalla hat diese Reihenfolge im Koran Karim so erwähnt. Und in manchen Überlieferungen erwähnte Allah subhanahu wa ta'ala erst in manchen Überlieferungen über den Propheten sallallahu alaihi wasallam werden erst die Hände erwähnt vor dem Gesicht, wenn die Hände erwähnt vor dem Gesicht. Und insofern haben wir unterschiedliche Überlieferungen diesbezüglich, aber bei den Hadithen besteht manchmal die Wahrscheinlichkeit, gerade wenn wir verschiedene Überlieferungen haben über die Reihenfolge, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass der Überlieferer, das heißt derjenige nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, entweder der Sahabi, aber eher wahrscheinlich jemand nach den Sahaba radiallahu anhum, dass er einfach nur aufgezählt hat, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gestrichen hat. Und wenn jemand aufzählt, dann ist die Reihenfolge nicht unbedingt gemeint. Wenn ich also aufzähle, was ich an einem Tag alles gemacht und erledigt und erlebt habe, dann meine ich damit nicht unbedingt, oder das ist, dann verpflichte ich mich nicht dazu, eine bestimmte chronologische, das heißt zeitliche Reihenfolge einzuhalten. Es kann also sein, dass ich erst erwähne, was ich um 3 Uhr erlebt habe und danach erst, was ich um 2 Uhr erlebt habe. Und deswegen besteht die Wahrscheinlichkeit bei diesen Überlieferungen, dass eben der Überlieferer einfach nur erzählt hat, was der Prophet, worüber der Prophet sallallahu alaihi wasallam gestrichen hat, ohne zu sagen, dass das auch die Reihenfolge wirklich war. Aber beim Koran al-Karim haben wir diese Wahrscheinlichkeit nicht. Da ist es hundertprozentig, dass Allah subhanahu wa ta'ala zuerst einmal das Gesicht erwähnt hat und danach die Hände erwähnt hat. Weiter hinzu kommt, dass der Tayammum ein Badal, das heißt ein Ersatz für den Wudu ist. Der Tayammum ist ein Ersatz für den Wudu. Und beim Wudu war die Reihenfolge auch entscheidend. Und insofern sagen die Gelehrten, ist es auch für den Tayammum ebenfalls entscheidend. Deswegen ist es die sicherere Ansicht, dass man die Reihenfolge einhält. Wallahu a'lam. Allerdings wissen wir, dass der Tayammum aus zweierlei Gründen durchgeführt wird. Entweder wird durchgeführt aufgrund des kleinen Hadath oder wird durchgeführt aufgrund des großen Hadath. Wenn er durchgeführt wird aufgrund des kleinen Hadath, sagen manche Gelehrte, dann unterliegt er den Bestimmungen des Wudu, weil er ersetzt den Wudu. Insofern ist die Reihenfolge verbindlich. Aber wenn der Tayammum durchgeführt wird aufgrund des großen Hadath, dann ist die Reihenfolge nicht mehr verbindlich, weil der Tayammum ersetzt in diesem Fall den Rusl. Und beim Rusl gibt es keinen Tertib, das heißt keine Reihenfolge, die verpflichtend ist. Ansonsten, natürlich hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Rusl in einer bestimmten Reihenfolge durchgeführt, aber die Gelehrten sagen, sobald du deinen gesamten Körper gewaschen hast mit der Absicht von Rusl, hast du den Rusl korrekterweise vollzogen, wenn auch nicht auf die vollkommene Art und Weise. Der vierte Rukun ist der Muadah. Muadah, haben wir gesagt, bedeutet, dass man in diesem Fall speziell, nachdem man sein Gesicht eingerieben hat, sofort auch danach die Hände einreibt, ohne große zeitliche Verzögerung. Sollte man zum Beispiel also erst das Gesicht reiben und danach eine Stunde später erst seine Hände reiben, sagen wir, ist der Tayammum fasid. Und denn es ist nicht vorstellbar, dass jemand, der Tayammum ist eine zusammenhängende Ibadah, die der Prophet auf die vorgeschriebene Art und Weise vorgemacht hat. Und der Tayammum ist nicht als Tayammum anzusehen, wenn jemanden beobachten würdest, der auf den Boden klopft und dann 3 Stunden später über sein Gesicht reibt und dann 2 Stunden später bei seiner Hände reibt, du würdest ihn nicht bezeichnen als jemand, der Tayammum gemacht hat, sondern du würdest ihn jemanden bezeichnen als jemand, der genau das gemacht hat, was ich gerade beschrieben habe. Und deswegen, wenn die Ibadah nicht zusammenhängend vollzogen wird, dann ist es auch keine wirkliche Ibadah. Das war die minimale Art und Weise, sozusagen, wie man den Tayammum vollzieht. Dann stellt sich die Frage, was ist, wenn man mehr als einmal, oder schlägt man einmal oder zweimal oder gar dreimal auf den Erdboden, bevor man mit dem Tayammum beginnt? Darüber gibt es nämlich unterschiedliche Überlieferungen. Und richtigerweise schlägt man einmal auf den Erdboden. Das sind die authentischsten Überlieferungen. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu Ammar ibn Yasir radiallahu anhu, es hätte dir gereicht, wenn du es so gemacht hättest. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam schlug mit seinen beiden Handinnenflächen auf den Boden und blies in sie beide. Danach rieb er sein Gesicht und seine Hände ein. Und in dieser Überlieferung ist also nur von einem einmaligen Schlagen auf den Boden die Rede. Und deswegen ist das die bevorzugte Ansicht. Sollte jemand aber aufgrund der anderen Überlieferungen zweimal auf den Erdboden schlagen, ist es auch unproblematisch. Aber einmal ist vollkommen ausreichend, wie wir gerade eben auch gesehen haben. Die Absicht spielt beim Tayammum eine gesonderte Rolle, weil das Wort Tayammum bedeutet schon beabsichtigen. Und deswegen fast unter Übereinkunft der Gelehrten ist die Absicht beim Tayammum entscheidend. Das heißt, sie ist eine Bedingung für die Gültigkeit. Manche natürlich bezeichnen die Niyya als Bedingung, manche bezeichnen sie als Rukun. Aber in beiden Fällen, sie ist Voraussetzung für die Gültigkeit des Tayammum. Das gilt hier fast unter Übereinkunft, weil beim Wudu war es nicht so. Beim Wudu ist die Mehrheit der Gelehrten, sie sagen, dass die Niyya, die Absicht, eine Bedingung für die Gültigkeit des Wudu ist. Und da ist bekannt die Meinungsverschiedenheit zwischen der Mehrheit und im Gegensatz dazu der Hanafiya. Aber beim Tayammum, die alle vier Rechtsschulen sind sich darüber einig, dass die Niyya ohne Niyya der Tayammum ungültig ist. Und die Frage ist, was soll man denn beabsichtigen? Zunächst einmal, es gibt bei der Absicht zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist derjenige, der sich damit beschäftigt, für wen du diesen Tayammum durchführst. Dieser Aspekt, der wird in den Büchern der Aqidah behandelt. Das heißt also, es geht darum, für wen machst du diese Ibadah? Denn der Tayammum ist eine Ibadah, durch die wir uns Allah Azza wa Jalla nähern. Was uns als Leute interessiert, die sich mit dem Fiqh beschäftigen, wir fragen uns, welche Absicht haben wir zu beabsichtigen, wenn es darum geht, für was wir diese Tat durchführen wollen. Das heißt, was ist das Ziel dieses Tayammums? Denn letztendlich machen wir Tayammum, damit Allah Azza wa Jal uns eine bestimmte Sache erlaubt, die uns zuvor nicht erlaubt war. Wie zum Beispiel, jemand möchte beten, hat aber kein Wudu und deswegen macht er Tayammum oder hat keinen Wudu, weil er Junub ist, und deswegen macht er Tayammum, damit er beten darf. Das ist es, womit sich der Fiqh-Gelehrte beschäftigt. Und die Absicht, die man fasst in diesem Fall, ist es, dass man im Herzen sagt, ihr wisst ja, die Absicht spricht man in solchen Fällen nicht aus, die Absicht, die man in seinem Herzen fasst, ist, dass man beabsichtigt, durch den Tayammum alles machen zu dürfen, was man für den Tayammum, wofür man Tayammum braucht. Das heißt, ob das ein Salah ist, oder ob das das Lesen des Koran ist, oder ob es das Anfassen des Koran ist, oder ob es das Betreten der Moschee ist für den Junub, und so weiter und so fort. Diese Person, diejenige Person, die etwas machen möchte, wofür sie den Tayammum braucht, sie beabsichtigt und sagt sich im Herzen, O Allah, dadurch möchte ich alles machen dürfen, wofür ich den Tayammum brauche. Warum sagen wir das so allgemein und warum sagen wir nicht, beabsichtige eine spezielle Ibadah, damit du Handlungsfreiraum hast. Damit du Handlungsfreiraum hast und damit du nicht in den Konflikt gerätst, ob du mit dem bestimmten Thermum nur das machen darfst, wofür du den Thermum durchgeführt hast, oder ob du auch mit dem Thermum alle anderen Sachen machen darfst, für die du den Thermum auch nicht beabsichtigt hast, konkret. Ich habe ein einfaches Beispiel dafür. Eine Person, sie betritt die Moschee und möchte zwei Raka'a verrichten, weil es eine Sunna ist, dass man zwei Raka'a verrichtet, wenn man die Moschee betritt. Aber sie hat kein Wudu und sie hat auch kein Wasser zur Verfügung. Und deswegen macht sie Tayammum mit der Absicht, zwei Raka'a für Allah beten zu dürfen. Dann betet sie diese zwei Raka'a, setzt sich in die Moschee hin und wartet auf den Gebetsruf. Und dann wird zum Gebet gerufen. Und jetzt darf sie mit diesem Tayammum dieses Salah aus zweierlei Gründen nicht verrichten. Erstens, weil sie, und das ist das in diesem Fall Entscheidendere für uns, weil sie den Tayammum beabsichtigt hat für dieses Sunna-Gebet und nicht für ein Fard-Gebet. Und zweitens, weil die Gebetszeit für dieses Gebet noch gar nicht eingetroffen war, wo wir gleich inshallah ta'ala noch sprechen werden. Das heißt, wenn sie aber im Gegensatz dazu nach Beginn der Gebetszeit eingetreten wäre, in die Moschee eingetreten wäre und den Tayammum verrichtet hat für das Fard-Gebet, das ansteht, dann dürfte diese Person sowohl die freiwilligen Gebete vor diesem Fard-Gebet als auch die freiwilligen Gebete nach dem Fard-Gebet als auch den Koran anfassen und so weiter und so fort. Aber dadurch, dass sie nur beabsichtigt hat, ein Sunna-Gebet zu verrichten, dürfte sie dann damit kein Fard-Gebet verrichten. Deswegen haben wir gesagt, mach dir das Leben einfach. Wenn du also zur Dhuhr-Zeit zum Beispiel den Tayammum durchführst, dann beabsichtige ihn für das Fard-Gebet oder für alle Ibadat, die jetzt anstehen. Dann hast du damit bis zum Asr kein Problem, beziehungsweise bis du wieder Muhdith geworden bist. Das, was wir gesagt haben, in Bezug darauf, dass eine Person, wenn sie den Tayammum für ein Fard-Gebet verrichtet, dann darf sie auch die Nafila-Gebete vorher und nachher verrichten, das heißt die freiwilligen Gebete, wie zum Beispiel das Mittagsgebet, das Wuhr-Gebet. Es ist eine Sunna, dass man vorher 4 Raka'a verrichtet und nachher auch 4 Raka'a verrichtet. Und wenn sie jetzt Tayammum gemacht hat für das Fard-Gebet, dann darf diese Person die 4 Raka'a vorher verrichten und die 4 Raka'a nachher verrichten. Und wenn sie weiter beten möchte, dürfte sie auch weiter beten und sie darf auch den Koran anfassen, den Koran lesen, selbst wenn sie den Tayammum also auch für die Janaba gemacht hat. Vollkommen egal. Hauptsache, sie hat den Tayammum gemacht und die Voraussetzungen dafür waren erfüllt. Und dasselbe gilt auch, wenn diese Person ihre Gebete aus bestimmten Gründen zusammenfasst und auch zusammenfassen darf. Wenn also eine Person zwei Gebete zusammenfasst, Beispiel dafür ist eine Person, die sich in der Hajj am Arafat-Tag befindet und an diesem 9. Dhul-Hijjah das Wuhr- und Asr-Gebet zusammenfasst. In diesem Fall darf diese Person mit einem Tayammum beide Gebete verrichten und sie braucht nicht für das erste Fard-Gebet den Tayammum machen und dann für das zweite Fard-Gebet den Tayammum noch einmal wiederholen. Selbst wenn der Tayammum, Alhamdulillah, ist eine einfache Sache, ist eine Sache von ein paar Sekunden, aber trotzdem braucht sie das nicht machen, denn wenn man Gebete zusammenfassen darf, dann sind diese beiden Gebetszeiten wie eine und dieselbe Gebetszeit. Es gibt keinen Grund, warum die Person noch einmal ihr Gebet verrichten müsste. Nachdem wir nun einen gültigen Tayammum vollzogen haben, stellt sich folgende Frage, und zwar, wodurch wird der Tayammum wieder fasid oder batil? Wodurch wird der Tayammum fasid? Erstens einmal durch alles, wodurch auch der Wudu fasid wird. Das heißt, egal, ob man den Wudu verliert durch Stuhl oder ob man ihn verliert bei der Frau durch das Wochenbett oder ob sie verliert durch die Menstruation oder irgendwas anderes, durch diese Dinge wird auch der Tayammum ungültig. Als zweites hinzukommt, im Gegensatz zum Wudu, das Ende der Gebetszeit. Das Ende der Gebetszeit. Der Tayammum ist erst gültig, wie wir gesagt haben, darauf hingewiesen haben, wenn die entsprechende Gebetszeit, für die ich den Tayammum mache, auch eingetroffen ist. Das heißt, ich kann keinen Tayammum machen zur Duha-Zeit, das heißt zur Vormittagszeit, und damit dann das Salah al-Dhuhr verrichten. Sondern ich muss warten, bis die Dhuhr-Zeit eingetroffen ist, erst dann darf ich den Tayammum dafür vollziehen. Was das Ende der Gebetszeit angeht, wenn die Dhuhr-Zeit endet, dann endet auch dafür mein Tayammum. Warum? Weil jetzt muss ich ja wieder den Tayammum vollziehen für die Asr-Zeit. Denn das, was ich gerade eben gesagt habe für die Dhuhr-Zeit, gilt ja für alle 5 Gebete. Und sobald die Dhuhr-Zeit ausgelaufen ist, beginnt meine Asr-Zeit, und für die Asr-Zeit muss ich den Tayammum wieder erneuern. Und ich kann nicht einfach, obwohl ich den, so in Anführungsstrichen, mein Wudu, in diesem Fall mein Tayammum nicht verloren habe, nicht ungültig geworden ist, muss ich ihn trotzdem erneuern. Denn durch das Auslaufen der Zeit wird dadurch der Tayammum ungültig. Die dritte Angelegenheit, wodurch der Tayammum ungültig wird, und das ist die zweite, wodurch der Tayammum sich unterscheidet hinsichtlich der Nawaqid von dem Wudu, ist, wenn Wasser wieder vorhanden ist. Wenn wir sagen, Wasser wieder vorhanden ist, allgemein meinen wir damit, wenn man wieder Wasser verwenden kann. Denn wir haben ja gesagt, es gibt verschiedene Gründe, warum jemand kein Wasser verwenden kann. Einer davon ist, dass kein Wasser vorhanden ist, aber der andere ist, dass Wasser zwar vorhanden ist, aber es ist ihm nicht möglich, es zu verwenden, aus bestimmten Gründen. Und deswegen, wenn wir sagen, Vorhandensein des Wassers, meinen wir die Möglichkeit wieder zu haben, das Wasser verwenden zu können. Wenn Wasser wieder vorhanden ist, dadurch wird ebenfalls der Tayammum ungültig. Denn wir haben ja gesagt, zu Beginn, und das war die Regel, die wir aufgestellt haben, und nachdem wir jetzt strikt handeln, wir haben gesagt am Anfang, uns die Frage gestellt, ist der Tayammum, erlaubt der Tayammum uns lediglich eine Ibadah zu verrichten, das heißt, weil es eben notwendigerweise brauchen wir eine Form der Reinigung, und weil wir kein Wasser haben, brauchen wir eine Maßnahme, wodurch wir eine Ibadah verrichten dürfen, oder ist der Tayammum ein wirklicher Ersatz für den Wudu? Das heißt, ist der Tayammum nur eine Notlösung oder ist der Tayammum ein wirklicher Ersatz für unseren Wudu? Wenn du sagst, der Tayammum ist eine Notlösung, dann sagst du, den Tayammum darfst du nur verwenden, solange er wirklich notwendig ist. Aber sobald das Wasser wieder vorhanden ist, musst du wieder Wasser verwenden. Und das bedeutet, mit anderen Worten, du sagst, die Person ist nicht Tahir und wird auch nicht durch den Tayammum Tahir, sondern sie bleibt Muhdith. Das heißt, sie war Muhdith, sie war rituell unrein, und durch den Tayammum ist sie auch nicht rein geworden. Nur durch den Tayammum hat sie sich lediglich erlaubt, das Salat zu verrichten. Das heißt, sie ist immer noch Muhdith. Man sagt Muhdith. Sie trägt die Eigenschaft des Hadith immer noch in sich. Egal ob kleiner oder großer. Wenn du aber sagst, der Tayammum ist ein richtiger Ersatz für den Wudu, so wissen wir, dass durch den Wudu der Hadath entfernt wird. Dann sagst du auch, dass durch den Tayammum der Hadath entfernt wird. Und wenn du sagst, dass der Hadath durch den Tayammum entfernt wird, dann brauchst du die Person auch nicht verpflichten, den Wudu zu vollziehen, wenn sie wieder Wasser hat. Weil sie ist ja gar nicht Muhdith, sie hat ja gar kein Hadath. Ja? Und wir haben aber bevorzugt gesagt, dass die erste Ansicht richtiger ist und dass die Person in Wirklichkeit immer Muhdith bleibt, auch wenn sie den Tayammum durchgeführt hat. Nur sie erlaubt sich durch den Tayammum die Ibadah zu vollziehen. Und deswegen, sobald wieder Wasser vorhanden ist, muss sie Wasser verwenden und sie kann nicht sagen, ich bin noch rein von meinem letzten Tayammum. Nein, sie muss jetzt Wasser verwenden, weil sie ist Muhdith. Sie ist Muhdith und deswegen muss sie den Tayammum, entweder den Ghusl vollziehen oder den Wudu verziehen, je nachdem, ob sie den großen oder kleinen Hadath in sich vorfindet. Jetzt kann es passieren, da wir schon dabei sind zu reden darüber, dass man Wasser wieder vorfindet. Jetzt kann es sein, dass eine Person Wasser nicht gefunden hat und danach im Nachhinein Wasser wieder vorfindet. Das heißt, sie hatte kein Wasser gefunden, aber später, sie findet wieder Wasser. Die Frage ist jetzt, was macht sie mit ihrer Ibadah, die sie zwischenzeitlich gemacht hat? Weil wenn du kein Wasser vorfindest, dann betest du mit Tayammum. Und jetzt findest du wieder Wasser vor. Dann ist die Frage, wann findest du dieses Wasser vor? Dementsprechend müssen wir folgende Fälle voneinander unterscheiden. Der erste Fall, eine Person findet kein Wasser, dann macht sie Tayammum und noch bevor sie betet, findet sie wieder Wasser vor. In diesem Fall muss sie den Wudu vollziehen und sie darf mit diesem Tayammum kein Salah verrichten. Das ist die richtigere Ansicht, gerade unter dem Gesichtspunkt, den wir gerade eben erwähnt haben. Wir haben ja gesagt, dass die Person Muhdith ist. Und sobald sie Wasser hat, sagt der Gesetzgeber zu ihr, du musst den Wudu vollziehen. Das heißt, der erste Fall ist, sie findet Wasser vor dem Salah, deswegen muss sie den Wudu vollziehen. Der zweite Fall ist, man findet Wasser, wenn man bereits mit dem Salah begonnen hat. Stell dir vor, eine Person, sie dreht den Wasserhahn auf und da kommt kein Wasser raus und sie kann in der nächsten Umgebung kein Wasser finden, weil im ganzen Dorf es kein Wasser mehr gibt. Dann, in diesem Fall, sie macht den Tayammum, sie sagt Allahu Akbar und nach dem Takbir oder nach der ersten Raka oder wann auch immer im Salah, hört sie plötzlich das Wasser wieder plätschern und das Wasser kommt aus dem Wasserhahn wieder raus. In diesem Fall sagen wir, gemäß dem Grundsatz, den wir vorhin erwähnt haben, Wasser ist wieder vorhanden. Jetzt sagt der Gesetzgeber dir, du darfst kein Salah verrichten, während du Muhdith bist und Wasser ist da, also verrichte deinen Wudu und somit ist das Salah fasid und er muss den Wudu vollziehen und das Gebet neu verrichten. Der dritte Fall ist, man hat erst Wasser, wenn man mit dem Salah fertig ist. In diesem Fall ist das Salah richtigerweise gültig. Gemeint ist also, man findet Wasser vor, nach dem Salah, nach Ende des Salah, nachdem man den ersten Taslim und Assalamu alaikum gesagt hat, denn dadurch ist man mit seinem Gebet, ausgetreten, dann findet man das Wasser vor, noch bevor die Gebetszeit zu Ende ist. In diesem Fall ist das Salah richtigerweise sahih, denn man hat genau das gemacht, was Allah subhanahu wa ta'ala von einem verlangt hat. Und wenn wir sagen würden, du musst das Salah wiederholen, dann würde das konkret bedeuten, dass der Gesetzgeber von dir verlangt hat, ein und dieselbe Ibadah zweimal zu verrichten. Und das ist, das kennen wir nicht aus der Scharia. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala von dir etwas verlangt hat zu tun und du hast es auf die von ihm verlangte Art und Weise erledigt, dann hast du deine Pflicht erfüllt. Da kann man nicht im Nachhinein sagen, dass du diese Pflicht ein zweites Mal erfüllen musst. Und der dritte, oder der Beweis für diesen dritten Fall, ist der folgende Hadith von Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu. Er sagte, zwei Männer gingen auf Reise. Als die Gebetszeit eintraf und sie kein Wasser fanden, haben sie sich dem guten Erdboden zugewendet und gebetet. Danach fanden sie noch zur Gebetszeit Wasser. Der eine von beiden hat das Salah und den Wudu wiederholt und der andere nicht. Dann erzählten sie ihm dies, das heißt dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, und er sagte zu demjenigen, der nichts wiederholt hat, du hast gemäß der Sunna gehandelt. Dein bereits verrichtetes Salah genügt. Und zu demjenigen, der den Wudu und das Salah vollzogen hat, das heißt ein weiteres Mal das Salah verrichtet hat mit Wudu, er sagte zu ihm, du bekommst deine Belohnung doppelt. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat in diesem edlen Hadith beide Personen eine Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala versprochen. Und aus diesem Hadith entnehmen wir natürlich viele rechtliche Bestimmungen. Für unser Kapitel entscheidend, dass der erste von beiden gemäß der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam gehandelt hat. Und das ist das, was wir auch als die richtigere Ansicht bezeichnet haben. Was die andere Person angeht, über die der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, du erhältst deine Belohnung doppelt, so behandeln wir die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam genauso, wie sie überliefert ist. Das heißt, wenn eine Person genauso wie dieser Sahabi radiallahu anhu die Regelung nicht kennt und deswegen, um auf Nummer sicher zu gehen, Wudu vollzieht und sein Gebet verrichtet, Allah wird ihm die doppelte Belohnung geben. Anders als eine Person, die weiß, dass ihr Salah korrekt war und das Salah trotzdem ein zweites Mal verrichtet, dann greift eine andere Regel, nämlich das Verbot, ein und dasselbe Gebet pro Tag zweimal zu verrichten. Was wir ebenfalls wunderbar entnehmen können aus diesem edlen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, ist die Barmherzigkeit Allahs für jeden Mujtahid. Das heißt, für jeden Gelehrten, der versucht, das Gesetz Allah subhanahu wa ta'ala abzuleiten, eine Bestimmung Allah subhanahu wa ta'ala, einen Hukm abzuleiten in einer bestimmten Angelegenheit, für die es keinen klaren Gesetzestext gibt. Und dieser Hadith zeigt uns, dass wenn ein Muslim sich Mühe gibt, die Wahrheit herauszufinden, gemäß den natürlich bekannten Regeln, das heißt, nicht jeder Mensch ist bevollmächtigt, sich Mühe zu geben, aber wenn jemand die Voraussetzung dafür erfüllt hat, dann, wenn er falsch liegt, Allah subhanahu wa ta'ala wird ihm nicht nur seinen Fehler verzeihen, sondern er wird ihn sogar dafür belohnen, für das, was er gemacht hat. Ähnlich wie der Hadith, der berühmte Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu den Sahaba gesagt hat, niemand von euch soll das Asr-Gebet verrichten, es sei denn bei dem Stamm Banu Qurayza. Und dann haben manche das Asr-Gebet rechtzeitig verrichtet, andere haben es erst später verrichtet. Das ist der berühmte Hadith. Ähnlich wie dieser ist ein sehr wertvoller Hadith. Und deswegen, Alhamdulillah, kennen wir es nicht unter den Gelehrten, dass Meinungsverschiedenheiten, wobei beide Ansichten sich stützen auf einem authentischen Beweis aus dem Koran oder der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass diese Sachen irgendwie dazu geführt haben, dass Muslime sich spalten, dass Muslime sich gestritten haben, dass man den einen als Mubtadi' bezeichnet hat oder gesagt hat, meine Ansicht ist richtig und deine ist falsch, oder all diese Angelegenheiten. sondern Alhamdulillah. Denn in diesem Fall auch, der Erste, was hat er gemacht? Der Erste hat nach einem Grundsatz gehandelt, abgeleitet aus dem Koran. Er sagte, Allah subhanahu wa ta'ala hat mir von mir verlangt, Tayammum zu machen und dann zu beten. Das habe ich gemacht. Ob danach Wasser wieder gibt oder kein Wasser mehr gibt, darüber hat der Gesetzgeber sich nicht geäußert, deswegen wiederhole ich mein Gebet nicht. Das heißt, er hat gemäß einer Regel gehandelt, die er so verstanden hat aus dem Koran. Und der andere hat gesagt, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, weil Allah subhanahu wa ta'ala hat von mir verlangt, innerhalb dieser Gebetszeit ein korrektes Salat zu verrichten mit Wudu. Und ich bin jetzt dazu imstande. Und deswegen verrichte ich den Wudu und wiederhole ich mein Salat. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala beide für belohnt, was sie getan haben. Der vierte und letzte Fall ist, man findet Wasser nach Ende der Gebetszeit vor. Dann natürlich muss man erst recht nicht den Wudu verrichten, um das Salah noch ein zweites Mal zu verrichten. Sondern das Salah, das man verrichtet hat mit dem Tayammum, ist gültig und man braucht es nicht noch einmal wiederholen. Nachdem wir nun auch gelernt haben, Alhamdulillah, heute nachdem wir gelernt haben, woraus der Tayammum grundsätzlich besteht, wodurch er ungültig wird, welche Absicht man dafür zu fassen hat, möchten wir uns, um dieses Thema abzurunden, noch über die vollkommene Art und Weise der Durchführung des Tayammums unterhalten und dementsprechend ein paar Überlieferungen uns anschauen. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. So wendet euch dem guten Erdboden zu und streicht euch damit über das Gesicht und über die Hände. In einer folgenden Überlieferung von Abdurrahman ibn Abza, er sagte, ein Mann kam zu Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu und sagte, ich bin Junub geworden und finde kein Wasser vor. Und anwesend war der andere Sahabi, den wir vorhin erwähnt haben, Ammar ibn Yasir. Da sagte Ammar ibn Yasir zu Umar ibn al-Khattab, erinnerst du dich nicht mehr, als wir auf einer Reise waren, ich und du? Was dich angeht, so hast du nicht gebetet. Und was mich angeht, ich habe mich im Sand gewälzt und gebetet. Diese Situation war also, bevor die Ayah über den Tayammum herabgesandt worden war. Umar radiallahu anhu hat gemäß einer Regel gehandelt. Die Regel lautet, wie der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, der Schlüssel zum Gebet ist die Reinigung. Miftahu Salah At-Tuhur. Und deswegen hat er sich gedacht, wenn ich keinen Wudu habe, dann brauche ich auch nicht beten, weil wenn ich kein Wasser habe, um Wudu zu vollziehen, dann brauche ich auch nicht beten. Und das ist auch die Ansicht mancher Ulama, die gesagt haben, dass man das, auch wenn das nicht die richtigere Ansicht ist, aber das ist nur, damit wir wissen, dass die Gelehrten ihre Ansichten nicht aus dem Ärmel schütteln, sondern sie haben ihre Beweise dafür. Wie dem auch sei, wenn man sich also auf einem authentischen Beweis aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam stützt, selbst wenn es dazu führt, dass man das Gebet in diesem Fall unterlässt, weil man der Meinung ist, das Gebet wäre gar nicht gültig, wenn man es verrichtet. Ähnlich ist es zum Beispiel, wenn jemand vor Ende der Gebetszeit aufwacht und keine Zeit mehr hat, den Wudu oder den Russel zu vollziehen. In diesem Fall, manche Gelehrte sagen, auch wenn die Zeit ausläuft, machst du erstmal die Gebetswaschung und danach betest du, selbst wenn die Zeit ausgelaufen war. Damit wir uns nicht wundern darüber, warum, weil die Aussagen, wie ich gesagt habe, wenn sie sich stützen auf einen gültigen Beweis aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam oder aus der Scharia allgemein, dann hat niemand das Recht, der anderen Person vorzuwerfen, warum sie diese und jene Ansicht befolgt. Wie gesagt, solange es natürlich eine anerkannte Ansicht ist unter den Imamen. Umar ibn Khattab radiallahu anhu hat in diesem Fall dann nicht gebetet, weil er hat kein Wasser gehabt. Und Tayammum gab es noch nicht. Das heißt, die Regelung über Tayammum, die gab es nicht. Und wie soll er beten ohne Wudu? Hat er gesagt, ich bete nicht. Ammar ibn Yasir radiallahu ta'ala anhu, subhanallah, Allah azza wa jal hat ihm die Idee gegeben, dass er sich in dem Sandboden wälzen soll. Und hat das als eine Form der Reinigung betrachtet und hat sich darin gewälzt und dann hat er sein Gebet verrichtet. Dann erwähnte, Ammar sagte radiallahu anhu, dann erwähnte ich dies dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, es hätte dir gereicht, wenn du es so gemacht hättest. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam schlug mit seinen beiden Handinnenflächen auf den Boden und blies in sie beide, dann rieb er sein Gesicht und seine beiden Hände ein. Warum geht es? Es geht darum, dass Umar radiallahu anhu gefragt worden ist und er darauf keine Antwort hatte. Und dann hat ihn Ammar daran erinnert an diese Reise, die sie gehabt haben unterwegs. Und dementsprechend lautete dann eben die Fatwa, das, was er über den Propheten sallallahu alaihi wasallam natürlich überliefert. Zusammengefasst entnehmen wir, erstens einmal fasst man die Absicht für den Tayammum bzw. ein bestimmtes Salat verrichten oder allgemein, wenn man mehrere Sachen machen möchte, wie wir gesagt haben, Fardgebet, Nafile-Gebet, zur Dhuhr-Zeit, Koran anfassen, dann du fasst die Absicht für all diese Dinge, indem du eben die Absicht fasst, rein zu sein für alles, wofür du rein sein musst. Dann schlägt man einmal mit beiden Händen mit gespreizten Fingern auf den Erdboden. Gespreizt, wenn man der Ansicht ist, dass der Staub eine Bedingung ist. Denn die Gelehrten sagen, denn dadurch erst gelangt der Staub durch das Schlagen auf den Boden zwischen die Fingern. Zwischen die Finger. Ansonsten ist es keine Bedingung, wenn sowieso es keinen Staub gibt. Da der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit den beiden Händen auf den staubigen Boden geschlagen und nicht gerieben hat, weist dies darauf hin, dass er durch den Schlag erreichen wollte, dass der Staub zwischen die Finger gelangt, nach der einen Ansicht, wie gesagt. Hierauf bläst man in die Hände, damit der Staub auf der Hand weggeblasen wird und nicht nachher in die Augen gelangt. Und die Tatsache, dass man den Staub wegbläst, beweist gerade, dass der Staub nicht beabsichtigt ist. Ja, deswegen haben wir gesagt, dass der Staub auch keine Bedingung ist für die Gültigkeit des Tayammum. Deswegen, es geht also nicht darum, dass man den Staub, den man an der Hand hat, oder die Erde, oder den Sand, oder was auch immer, dass man diesen ins Gesicht reibt, oder die Hände mit dem Staub einreibt. Darum geht es nicht. Deswegen, man bläst das wieder weg. Denn das ist eine Ibadah, und sie ist so zu vollziehen, wie sie überliefert worden ist über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Danach reibt man sein Gesicht mit seinen beiden Handinnenflächen einmal ein. Danach reibt man die beiden Hände ein, indem man gemäß der richtigeren Ansicht mit der linken Handinnenfläche nur die Handaußenfläche der rechten Hand und mit der Handinnenfläche der rechten Hand nur die Handaußenfläche der linken Hand einreibt. Also so und so. Mit der Handinnenfläche der linken Hand reibt man die Handaußenfläche der rechten Hand und mit der Handinnenfläche der rechten Hand die Handaußenfläche der linken Hand ein. Auf diese Weise hat man die gesamte Hand eingerieben, beziehungsweise auf diese Hand hat die gesamte Hand das erfahren, was sie erfahren muss, denn man hat ja schon mit der Handinnenfläche auf den Boden geschlagen. Man achtet darauf, dass man auch zwischen den Fingern reibt, wie beim Wudu. Dies gilt bei denjenigen Gelehrten, die nicht der Ansicht sind, dass man die Finger beim Schlagen spreizt. Vor dem Tayammum die Basmala nicht zu erwähnen, ist das Sunna näher, als dass man sie erwähnt. Denn beim Wudu ist sie in manchen Hadithen überliefert worden, die Basmala, aber beim Tayammum überhaupt nicht. Und deswegen ist es besser, dass man sie hier nicht erwähnt, denn der Qiyas vom Wudu auf den Tayammum ist ein bisschen problematisch, weil das eine Ibadah ist, die sich grundsätzlich von der anderen vollkommen unterscheidet. Und manche Gelehrte sagen, sie ist Mustahab, weil es hier keinen spezifischen Beweis dafür gibt. Und die letzte Thematik für heute, inshallah ta'ala, wie verhält es sich mit dem Tayammum auf verbotenen Reisen? Wir haben gesagt, dass der Tayammum eine Erlaubnis ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, er hat uns diese Ayah im Koran als eine Erleichterung gegeben. Stell dir vor, der Tayammum wäre nicht da. Natürlich, Allah subhanahu wa ta'ala verlangt von dir nicht etwas zu tun, was du nicht tun kannst. Aber wenn er wollte, subhanahu wa ta'ala, hätte er auch sagen können, dass wir die Gebete nicht verrichten, wenn wir kein Wudu haben, sondern wir müssen uns aufschreiben und uns die Gebete merken und sie später nachholen. Und stell dir vor, es wären mehrere Gebete, viele Gebete, zweifellos wäre das eine Erschwernis. Und deswegen ist es für uns eine Erleichterung, statt dass man Wudu macht, den Tayammum vollzieht. Ein Tayammum ist sicherlich eine zu durchführen, eine einfachere Ibadah, und dann verrichtet man die Gebete. Und wenn das eine Erlaubnis ist von Allah subhanahu wa ta'ala, eine Erleichterung, dann kann es nicht sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich bei einer verbotenen Tat auch noch dabei unterstützt. Das heißt also, stell dir vor, eine Frau verreist ohne Mahram. Und das ist ja eine verbotene Reise. Und jetzt auf der Reise, damit sie, auf der Reise, sie kann kein Wudu vollziehen. Es kann nicht sein, dass der Gesetzgeber ihr auch noch dabei behilflich ist, Verbotenes zu begehen. Das heißt, ihr die Reise auch noch erleichtert, indem er ihr sagt, mach den Tayammum. Und deswegen sagen die meisten Gelehrten, rahimahumullah, dass derjenige, der sich auf einer verbotenen Reise befindet, den Tayammum nicht vollziehen darf. Und mit verbotener Reise ist gemeint eine Reise, dessen Endziel, der wesentliche Grund der Reise ist ein verbotener. Der wesentliche Grund der Reise ist ein verbotener. Oder der Gesetzgeber hat diese Reiseart zu reisen verboten. Und deswegen gemeint ist, was damit gesagt werden soll, gemeint ist damit nicht eine Reise, auf der man eine Sünde begeht. Das heißt, eine Person zum Beispiel, sie reist von Deutschland nach Mekka, um die Umrah zu vollziehen, und während der Reise lügt sie, oder während der Reise macht sie Riba oder andere Sünden, hat das mit der Reise an sich noch nichts zu tun. Aber stell dir mal vor, sie verreist, eine Person verreist und will durch diese Reise jemandem Unrecht tun, dann in diesem Fall wäre diese Reise für diese Person nicht erlaubt. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.